Bless this time, I pray in Jesus' name. Segne diese Zeit jetzt, das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Last week or 2 weeks ago we talked about David. Vor 2 Wochen haben wir über David gesprochen. And how God anointed him. Wie Gott ihn gesalbt hat. And how God anoints us to serve him. Und wie Gott uns dafür salbt, dass wir ihm dienen. And we see this back in chapter 16. Wir sehen das im Kapitel 16. Where the Spirit of the Lord came upon David mightily. Wo der Geist des Herrn kräftig, mächtig auf and, David kam. In verse 13. In Vers 13. And then moving to chapter 17. Und weiter in Kapitel 17. We're going to see the principle that we talked about, the anointing of God and the providence of God. Werden wir das Prinzip sehen, von dem wir gesprochen haben, die Salbung Gottes? Yeah, the anointing and the providence of God. Und die Vorsehung Gottes. The providence of God is how God reveals his plan. Die Vorsehung Gottes bedeutet, wie Gott seinen Plan entfaltet. In the circumstances of life. In den Lebensumständen. Beyond what the natural mind recognizes. Über das hinaus, was das Natürliche versteht. But as we look back, then we see the hand of God. Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir die Hand Gottes. But when we look forward, we don't see it. Aber wenn wir nach vorn schauen, sehen wir sie nicht. Because a lot of circumstances look just very natural. Denn viele Lebensumstände sehen sehr natürlich aus. And this is how promotion comes. Und so kommt Beförderung. In Psalm 40, verse 7. In Psalm 40, Vers 7. We have a messianic verse. Da gibt es einen messianischen Vers. Where the Lord said, "I delight to do Thy will, O God." Wo der Herr sagt, ich habe Freude daran. Your law is in my heart. Deinen Willen zu tun. Dein Gesetz ist in meinem Herz. Now David was a man after God's own heart. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. And to be a man after God's own heart is to be like Christ. Und ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, ist es, wenn man wie Christus ist. Matthew chapter 11. Matthäus Kapitel 11. Verse 29. Vers 29 und 30. It says, "Come and learn of me, I'm meek and lowly of heart." Da steht, kommt her zu mir und lernet von mir. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. What produces humility? Was bewirkt Demut? These two words, I'm meek and humble of heart. Ich bin sanftmütig und demütig. If I'm going to be like God, wenn ich wie Gott sein werde, then I need to receive mercy. Dann muss ich Barmherzigkeit empfangen. And receiving mercy produces humility. Und wenn ich Barmherzigkeit empfange, dann entsteht dadurch Demut. And when I'm humble, und wenn ich demütig then bin, God gives me grace. Dann gibt mir Gott Gnade. And that in receiving his grace produces meekness. Und wenn ich seine Gnade empfange, bewirkt das Sanftmut. Because if God is for me, denn wenn Gott für mich ist, who can be against me? Wer kann dann gegen mich sein? And if God is for me, I don't have to fight for myself. Und wenn Gott für mich ist, muss ich nicht für mich selbst kämpfen. Oh, I'm involved as an instrument of God. Ich werde gebraucht als Instrument Gottes. But there's no stress. Aber es gibt keine Belastung. There's no striving. Kein Bemühen. There's no self-realization. Keine Selbstverwirklichung. As we'll see, David will say against Goliath in chapter 17. So wie wir später sehen werden, wie David gegen den Goliath sagt. That the battle belongs to the Lord. Dass die Schlacht des Herrn ist. And it really does. Und das stimmt. This is what meekness is. Sanftmut ist Folgendes. The battle belongs to the Lord. Die Schlacht ist des Herrn. And This process begins. Und dieser Prozess beginnt, when we embrace mercy. Wenn wir Barmherzigkeit annehmen. Now we are all sinners. Wir sind alle Sünder. And we fail all the time. Und wir versagen ständig. Some people never repent. Manche Menschen kehren nie um, tun nie Buße. If you don't repent of something and receive mercy, wenn du nie Buße über etwas tust und Barmherzigkeit empfängst, how can we grow in humility? Wie können wir in Demut wachsen? We are in a sinful body. Wir befinden uns in einem sündigen Leib. We don't have to purpose to sin. Wir müssen es nicht beabsichtigen zu sündigen. It just comes very natural. Es kommt ganz natürlich. Who can tame the tongue? Wer kann die Zunge zähmen? No one. Niemand. The Lord said to Peter in Luke 11, 17, I think it was. Der Herr sagte zu Petrus in Lukas 11, 17, glaube ich. Peter, if you being evil know how to give good gifts to your children. Petrus, wenn ihr, die ihr böse seid, Gutes euren Kindern geben könnt. Wait a minute. What did you say, Lord? Warte mal, was hast du gesagt, you mean, Herr? Peter, if you being good. Du meinst doch Petrus, du, der du gut bist. No, no, Peter, if you being evil. Nein, Petrus, du, der du schlecht this bist. This is in our nature. Das ist unsere Natur. Romans 7, O wretched man that I am. Römer 7, ich elender Mensch. So we receive mercy. Wir empfangen also Barmherzigkeit. This produces humility. Das ruft Demut hervor. When we're humble, God gives us grace. Wenn wir demütig sind, gibt Gott uns Gnade. And we grow in meekness. Und wir wachsen in Sanftmut. And when we are established in mercy and grace, und wenn wir gegründet sind in Barmherzigkeit und Gnade, then we can proclaim Psalm 40 verse 7. Dann können wir Psalm 40 Vers 7 ausrufen. I delight to do thy will, O God. Ich habe Wohlgefallen daran, deinen Willen zu tun, for your O Gott. Law is in my heart. Denn dein Gesetz ist in meinem Herzen. But unless I'm rooted in mercy, aber außer ich bin in der Barmherzigkeit gegründet und in der Gnade, I will never hold his law in my heart, werde ich nie sein Gesetz in meinem Herzen halten. It will burn me. Es wird mich verbrennen. The requirements are too high. Die Erfordernisse sind zu hoch. These requirements are not for the natural man to fulfill, but for Christ in me. Diese Erfordernisse gelten nicht dem natürlichen Menschen, der soll sie nicht erfüllen, sondern Christus in mir. So as we looked at chapter 17, wenn wir jetzt Kapitel 17 anschauen, we see that the providence of God progressively reveals the plan. Sehen wir, dass die Vorsehung Gottes zugweise den Plan Gottes entfaltet. And if we're trusting in the grace of God, und wenn wir der Gnade Gottes vertrauen, then we can trust his providence. Dann können wir seiner Vorsehung vertrauen. He is the one that will reveal things. Er ist derjenige, der uns Dinge offenbaren wird. So we look in verse 1. Now the Philistines gathered their armies for battle. Schauen wir in Vers 1. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf. In verse 4, then a champion came out from the armies of the Philistines named Goliath. 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath. And then you read about all of his armor. Da wird dann seine Rüstung beschrieben. He was this huge guy, over 3 meters. Er war über 3 Meter hoch. Right, you think of Marcus Osman. Stellt euch Marcus Osman and vor. Then put another meter on top. Und gebt ihm noch einen Meter dazu. With another 300 kilos. Und 300 Kilo. And you have this giant. Dazu. Dann habt ihr so einen Riesen. If Goliath was standing in this room, his head would be touching almost the ceiling. Wenn Goliath in diesem Raum stehen würde, würde sein Kopf fast die Decke berühren. This ceiling is 320. Weil diese Decke ist 3,20 hoch. Right. Huge guy. I mean massive. Ein Riese. And you look his bronze helmet. Ein Bronze and Helm. He had this protection against arrows. Er hatte einen Schutz gegen that Pfeile. That weighed almost 60 kilos itself. Der fast allein schon 60 Kilo schwer war. And he had this spear. Und er hatte ein Speer. It was like a tree. So wie ein Baum. And he came out and he said, "Choose a man." In verse 8. Und er trat hervor und sagte, sucht einen Mann, bestimmt einen Mann von euch. Choose a man, I'll fight him. Vers 8, dass er zu mir herabkommt. If he beats me, we'll serve you. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. But if I beat him, you'll serve us. Aber wenn ich ihn schlage, dann werdet ihr unsere Knechte sein. Now look at verse 12. Vers 12. Suddenly the scene changes. Plötzlich gibt es einen Szenenwechsel. Now David was the son of an Ephrathite of Bethlehem. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem. If this was a movie, suddenly the scene would switch. Wenn das ein Film wäre, gäbe es jetzt einen Szenenwechsel. You'd see this massive giant, give me a man. Man sieht diesen Riesen, der sagt, gib mir einen Mann. Give me a man. Gib mir einen Mann. And then suddenly, und plötzlich, you'd be over with David. Da sehen wir den David. Now David. David nun. That's wonderful, isn't it? Das ist wunderschön, oder? And if, as we read further down, und wenn wir jetzt weiterlesen, verse 14, David was the youngest. Vers 14, David war der Jüngste. Now the three older brothers und die drei älteren followed Saul. Brüder waren Saul gefolgt. And David went back and forth from Saul to tend his father's flock at Bethlehem. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. And the Philistine came forward morning and evening for 40 days and took his stand. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. The devil always takes a stand against the purposes of God. Der Teufel tritt immer auf gegen die Absicht Gottes. The devil will always take his stand against the will of God. Der Teufel bezieht immer seinen Standpunkt gegen den Willen Gottes. And for 40 days, 40 Tage lang, he is doing this day and night. Macht das Tag und Nacht. But David is not striving. Aber David bemüht sich nicht. David is not claiming that he is the anointed king. Er behauptet nicht, dass er der gesalbte König ist. David is preoccupied with the little thing that God gave him to do. Er kümmert sich nur um die kleine Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. He's not discontent. Er ist nicht unzufrieden. He's not striving. Er streckt sich nicht nach was anderem aus. Because David is meek and humble of heart. Weil David sanftmütig und von Herzen demütig ist. And meekness means I am not going to fight this thing. Und Sanftmut bedeutet, ich werde das jetzt nicht bekämpfen. I'm not going to make this thing happen. Ich werde das nicht durchdrücken. I'm going to do what God has called me to do. Ich werde das tun, wozu mich Gott berufen hat. And if I have a family, und wenn ich eine Familie I'm habe, going to take care of my family. Werde ich mich um meine Familie kümmern. And I'm not going to let people pressurize me that I should be somewhere in Africa as a missionary. Und ich werde mich nicht von Leuten unter Druck setzen, dass ich irgendwo in Afrika ein Missionar sein sollte. If it's in my heart, wenn es in meinem Herzen then ist, God will do it. Dann wird es Gott tun. And God puts many things in our hearts that don't come to pass for years. Und Gott gibt uns viele Dinge, legt uns viele Dinge aufs Herz, die jahrelang nicht in Erfüllung kommen. God put things in my heart when I was in Finland in 1978. Gott hat mir Dinge aufs Herz gelegt, wie ich in Finnland war. About coming here to this part of the world. 1978 darüber, dass ich hier in diesen Teil der Erde kommen sollte. And I was so excited. Und ich war so aufgeregt. But then they faded. Aber das ist dann ein bisschen verschwommen. But after a while it came back. Kam aber dann zurück nach einer Because Weile. In Nehemiah 2:12. Weil in Nehemiah 2:12. Nehemiah said, I went. He talked about how he went to see the walls of Jerusalem. Spricht er davon, wie Nehemiah sich die Stadtmauern Jerusalems angeschaut hat? And he said, and he told no one what God had put on his heart. Und es steht, er sagte niemandem, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte. And God can be putting things on our hearts now that may not come to pass for 20 or 30 years. Und Gott kann uns jetzt Dinge aufs Herz legen, die vielleicht 20, 30 Jahre noch nicht in Erfüllung gehen. I want you to turn to James chapter 1. Blättert mit mir zu Jakobus Kapitel 1. And I just want you to think about 40 days. Ich möchte, dass er über 40 Tage nachdenkt. That Goliath was coming out for 40 days. Diese 40 Tage, die der Goliath, wo der Goliath ständig herauskam. And you know what? God was not nervous. Und wisst ihr, dass Gott nicht nervös war? The Israelites were nervous. Die Israeliten waren nervös. Every time he came out, they would run back. Jedes Mal, wenn er hervortrat, rannten sie zurück. And God could have done it for 3 days. Gott hätte das 3 Tage lang geschehen lassen. Didn't. Aber hat er nicht. He could have said, 10 days is enough. Er hätte sagen können, 10 Tage sind genug. I don't think David will hold out for more than 10 days. Ich glaube, der David hält es nicht länger als 10 Tage aus. I think he's going to run into the battle and kill Goliath before my time. Ich glaube, er wird einfach drauf losstürmen und Goliath vor meiner Zeit töten. No, there was nothing like this. Nein, sowas kam nicht vor. Oh, there's a perfect verse. You stay in James 1. Bleibt in Jakobus 1. Es gibt noch einen tollen Vers. I just want to go back to 1 Samuel. Zurück zu 1. Samuel. For a moment. You don't have to go there. Ihr müsst da nicht hinblättern. Because it says, oh, where is that now? The word now came up. Das Wort jetzt kommt davor. I'll bring it in next week. Nächste Woche werde ich darüber sprechen. There's a word, I circled it. Ich habe das eingekreist. And I circled it because it implied the perfect timing of God. Weil es den perfekten Zeitpunkt Gottes so gut darstellt. I'll bring it in next week. Let's go to James chapter 1. Ich sag's euch nächste Woche. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 1. If we have meekness in our heart. Wenn wir Sanftmut im Herzen haben. And we have a heart after God. Und ein Herz nach Gottes Herzen haben, to do his will, um seinen Willen zu tun. God will always bring the perfect time. Dann wird Gott immer den perfekten Zeitpunkt bringen. Now look in verse 2 of James chapter 1. Jakobus 1, Vers 2. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. You know, trials are situations that are just beyond you. Versuchungen sind Situationen, die über deinen Kopf hinausgehen. Beyond your emotional capacity. Über deine emotionelle Fassungsvermögen. Beyond your financial capacity. It's just difficulties. Über deine finanzielle Kapazität, einfach Schwierigkeiten. But here we're to consider it all joy. Aber hier sollen wir das für lauter Freude erachten. I don't know how many people really consider their trials all joy. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich ihre Versuchungen für lauter Freude halten. I don't. Ich tue das nicht. I hate trials. Ich hasse Versuchungen. But it's not like we're to enjoy the trial. Aber wir sollen ja auch nicht die Versuchung genießen. But we are to reckon what this trial will produce. Sondern das erkennen, was diese Versuchung produzieren wird. And we are to focus on what the trial will bring afterwards. Und wir sollen uns darauf konzentrieren, was diese Versuchung nach sich bringen wird. So then we consider, well, this difficulty that I'm going through, dann überlegen wir diese Schwierigkeit, durch die ich jetzt durch muss, is God's will, ist Gottes Wille, to prepare me, um mich vorzubereiten. The 40 days, die 40 Tage, I should count it all joy. Die soll ich lauter Freude halten. The 30 years, I should count it all joy. Die 30 Jahre soll ich für lauter Freude halten. Because look what it says. Denn schaut, was es sagt. Knowing that the testing of your faith produces patience. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Hupomeno. Hypomeno. The ability to stay under. Die Fähigkeit, drunter zu bleiben. Like the word hippopotamus. So wie das Wort Hippopotamus. Hippopotamus is an underwater horse. Nilpferd. Right? Hippopotamus. Hippopotamus. An under horse, right? Ein Unterwasserpferd. And hypomeno. Hypomeno. Means to stay under. Bedeutet, drunter zu bleiben. And practically speaking, the word hypomeno, und praktisch ausgedrückt bedeutet das Wort hypomeno, means I have no choice but to trust God. Ich habe keine andere Wahl, als Gott zu vertrauen. What else am I going to do? Was soll ich denn sonst machen? And knowing that I have no choice but to trust God, indem ich erkenne, dass ich keine andere Wahl habe, als Gott zu vertrauen, it says, let this, in verse 4, have its perfect result. Da steht in Vers 4, das wird ein vollkommenes Werk haben. That you may be perfect and complete, lacking in nothing. Damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Isn't that nice to know there's an end? Ist es nicht schön zu wissen, dass es da ein Ende gibt? That we can get to a place where we're lacking nothing. Ein Ziel, wo wir hinkommen und es uns nicht an nichts fehlt. There's no more reason for trial except for someone else maybe. Es gibt dann keinen Grund mehr, eine Versuchung zu haben, außer für jemand anderen vielleicht. Aber mir fehlt nichts. God has put me in circumstances. Gott hat mich in Umstände gestellt. He's making me wait. Er lässt mich warten. And David waits. Und David wartet. He's with the sheep. Er ist bei den Schafen. He's not anxious like, hey, I should be over there. Er ist nicht besorgt und denkt, ah, ich sollte doch dort sein. This principle of waiting on God. Dieses Prinzip, auf Gott zu warten. And declaring, I can do nothing more but trust God. Und auszurufen, ich kann nichts weiter als Gott zu vertrauen. And to let this have its work. Und das sein Werk haben zu lassen. And it does a deep work. Und das bewirkt ein tiefes Werk. And I always looked at it kind of like this. That you may be perfect and complete. Ich habe das immer so betrachtet, damit ihr vollendet seid. I kind of applied this to the fruit of the Spirit. Und vollkommen. Ich habe das auf die Frucht des Heiligen Geistes angewandt. In Galatians 5:22. In Galater 5:22. Where we have 9 aspects of the fruit of the Spirit. Wo wir 9 Aspekte der Frucht des Heiligen Geistes haben. That we would be perfect and complete. Damit wir vollkommen und that we would have all of them, damit wir alle von denen haben, to the fullest, bis zur Fülle, perfect, vollkommen, in number, in der Zahl and complete in capacity. Und vollendet in der Kapazität. So that I have love, damit ich Liebe habe and I have joy, und Freude and I have peace, und Friede and I have long suffering, und Geduld and I have kindness, und Freundlichkeit and goodness, und Güte and meekness, und Sanftmut and faithfulness, und Treue and self-control. Und Keuschheit, and I lack none of them, und keine von denen fehlt mir. And all of them, und alle, I am mature in. In allen werde ich reifer. My cup is full in each one. Bin ich reif? Mein Becher ist voll in allen jenen. And only the trial can produce this. Und das kann aber nur die Versuchung bewirken. Nothing can produce this except when I'm at a place. Nichts anderes kann das bewirken, als wenn ich mich an einem Ort befinde, wo ich weiß, I have no choice, dass ich keine Wahl habe, but to trust God. Keine andere Wahl, außer Gott zu vertrauen. I mean, I can react and go into bitterness. Ich kann negativ reagieren und bitter werden. And live in a wound the rest of my life. Und den Rest meines Lebens in einer Wunde leben zu bringen. Or because the root of bitterness defiles many. Weil die Wurzel der Bitterkeit viele befleckt. Imagine if David had been over with those sheep. Stellt euch vor, der David ist da bei den Schafen. And on the 13th day he starts complaining. Und am 13. Tag beginnt sich zu beschweren. What is this? Was ist das? Come on, I'm the man. Komm schon, ich bin der Mann. I already killed a lion and a bear. Ich habe doch schon einen Löwen und einen Bären umgebracht. Ah. What if 14 days? Come on. 14 Tage, mach schon. God made him wait. Gott hat ihn warten lassen. 40 Tage. Day and night. Tag und Nacht. This man came back. Kam dieser Mann zurück. And he came back. Und kam wieder. And God said, not yet. Und Gott sagte noch nicht. And the angel said, now. Und die Engel sagen jetzt. I'm just making this up. And God says, no, not now. Ich stelle mir das nur so vor. Und Gott sagt, nein, noch nicht. No, come on, Lord, he's defying the armies of Israel. Komm schon, Herr, beschimpft die Armeen Israels. It's been 10 days now. Es sind jetzt schon 10 Tage vergangen. Not yet. Noch nicht. It's been 30 days now. Jetzt sind es schon 30 Tage. You don't understand how long I've been waiting to be a missionary. Du verstehst nicht, wie lange ich schon gewartet habe darauf, endlich Missionar sein zu können. For this job. Ich habe auf diese Arbeit gewartet. I've been waiting to get married. Ich wollte so gern verheiratet sein. I've been waiting to not be married, someone might say. Ich wollte so gern nicht verheiratet sein, sagt jemand vielleicht. Which is not good. Was nicht gut ist. Where is the faithfulness of God? Wo ist die Treue Gottes? Wait. Warte. Let patience have its perfect work. Lass die Geduld ihr vollkommenes Werk haben. And this is in Romans chapter 5. Das ist in Römer Kapitel 5. Verse 3. Vers 3. We rejoice in tribulation. Wir erfreuen uns in der Trübsal. We don't rejoice for it. Wir freuen uns nicht an ihr. We don't rejoice because we're sick. Wir freuen uns nicht, weil wir krank sind. I feel wonderful. I have such a headache. Ah, ich fühle mich super. Ich habe so Kopfweh. Hey, why are you so happy? Hey, warum bist du so fröhlich? Because my back hurts. Ah, weil mein Rücken mir wehtut. I fell down the stairs and ich bin die Stiegen hinuntergefallen. I have stitches in my head. Ich habe wie sagt man das? Nähte im Kopf. Yeah, and I'm so happy because of these things. Und ich freue mich so an diesen Dingen. No, but we rejoice in them. Nein, wir freuen uns in ihnen. Because of what we know it's going to produce. In der Situation, weil wir wissen, was diese Dinge bewirken werden. And I had this thought before about repentance. Und mir ist vorher schon einmal dieser Gedanke gekommen über Umkehr. People don't like to repent. Die Leute kehren nicht gern um. You know, repentance is like, and I don't mean to be crude. Du nicht gern Buße. Wisst ihr, was Buße ist? Und ich möchte nicht grob sein. It's like going to the bathroom. Das ist so, wie wenn man auf die Toilette geht. Why do you want to hold it in? Warum möchtest du es zurückhalten? You only get constipated. Kriegst nur Verstopfung. Right? But why do you want to hold something in? Warum würdest du etwas and carry this thing around? In dir halten wollen und das Ding mit dir herumtragen wollen? I'm not letting this go. Ich lasse das nicht raus. Really? Wirklich. Who are you hurting here? Wem schadest du hier? You know, when I was a little boy, we used to play baseball and stuff. Wie ich ein kleiner Bub war, haben wir Baseball und so gespielt. For some crazy reason. Und aus irgendeinem Grund. I never liked going to the bathroom. Bin ich nie gern auf die Toilette gegangen. I'd be on the baseball field and also ich war auf dem Baseballfeld. I have to go to the bathroom. Und ich musste auf die Toilette. Just kind of like tuck your cheeks and you just kind of hold it. Und du zwickst die Backen zusammen und after hältst about es drin. 30 seconds the pain goes away and you keep playing baseball. Nach 30 Sekunden ist der Schmerz geringer und du kannst wieder Baseball then spielen. It comes back in about a half hour, do the same thing. Nach einer halben Stunde kommst du zurück, du machst das gleiche und spielst einfach weiter. And about 4 hours later, nach 4 Stunden or maybe 8 hours later or the next day, oder vielleicht 8 Stunden oder sogar am nächsten Tag, you have these incredible pains in your intestines. Tut dir der Darm so weh? You can't even move. Und du kannst dich nicht einmal bewegen. Ist das euch schon passiert? This is just me, you know? War das nur ich? Okay. And I don't know why I did this. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. The solution was that my mom had to take this instrument. Aber die Lösung war, dass meine Mutter ein bestimmtes Instrument nehmen musste. That squirted like high pressure water. Das mit Hochdruck Wasser hineinspritzte. She would say, "Bend over, Rob. Come on." Und sie sagte, bück dich, Robert. There's only one way to solve this. Komm schon, da gibt's nur einen Weg, eine Art, wie man das lösen kann. I hated it. Oh, I hated it. Das habe ich gehasst. But it was the only solution. Aber das war die einzige Lösung. They call that an enema, right? Ah. You know, it's easier. I found that it's easier just go to the bathroom. Also ich habe dann herausgefunden, dass es einfacher ist, auf Toilette zu gehen. When nature calls, just go. Also wenn der Ruf der Natur da ist, dann geh. But this is like repentance, right? Aber das ist so wie Umkehr, when oder? The Holy Spirit says, now, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt, repent, dann kehr um. And just let it go. Tu Buße und lass es raus. And just give it to God. Und gib es Gott. And move on. Und geh weiter. And you're clean. Und du bist rein. I forgot to say that before. When we were talking about receiving mercy. Ich habe das vorher vergessen zu sagen, wo wir Barmherzigkeit empfangen. But let's just go back to this and we'll close. Aber gehen wir da zurück und schließen Romans wir ab. Chapter 5. Römer Kapitel 5. We rejoice in tribulation. Wir erfreuen uns in der Trübsal. Not for it, but in it. Nicht an ihr, aber in ihr. We don't even rejoice in it. We have to learn that. Also wir freuen uns nicht einmal darin, sondern wir müssen das lernen. Because we know that God is preparing us for his calling. Weil wir wissen, dass Gott uns für seine Berufung vorbereitet. He's preparing us that we will lack nothing. Er bereitet uns vor, damit es an nichts mangelt. So that when his providence moves, damit wenn seine Vorsehung Dinge bewegt. And it's interesting that Goliath comes back out. Und es ist interessant, der Goliath kommt wieder tritt wieder day after day, vor die Armee, Tag für Tag. But on the 40th day, aber am 40. Tag, Jesse says to David, sagt Jesse zu David, go to the battle. Geh in die Schlacht. Must have been the 39th. And on the next morning he went to the battle. Da muss es der 39. Tag gewesen sein. Am nächsten Morgen ging er zur Schlacht. Maybe it was the 41st. Oder war es am 41. And anyway, he's at the battle. Jedenfalls ist er an in der Schlacht. And this time Goliath comes out. Diesmal kommt der Goliath. Give me a man. Gib mir einen Mann. Give me a man. Oh. And you know what it says? Und wisst ihr, was da steht? These most amazing words. Diese ganz erstaunlichen Worte. And David heard it. Und David hörte es. The day is coming. Der Tag wird kommen. When we let patience have its perfect work. Wo wir der Geduld ihr vollkommenes Werk lassen. You will hear words that only you hear. Wenn wir das vorher geschehen lassen, dann wirst du Worte hören, die du vorher nicht gehört hast. The Holy Spirit will be speaking and you will hear words. Der Heilige Geist wird sprechen und du wirst Worte hören. Everyone else has heard them. Jeder um dich herum hat sie schon gehört. But not like you have heard them. Aber nicht so wie du sie hören wirst. Something will be said. Etwas wird gesagt. And you will hear words. Und du wirst Worte hören. Goliath will speak. Goliath wird sprechen. And you will know that you are the instrument to bring down this Goliath. Und du wirst wissen, dass du das Mittel bist, das diesen Goliath zum Fall bringt. And this can be in the church or outside the church, anywhere. Das kann in der Gemeinde oder außerhalb sein, irgendwo. Because I'm perfect and complete, lacking nothing. Überall, weil ich vollkommen und I am prepared by God. Ausgerüstet bin von Gott. I have waited. Ich habe gewartet. I have grown in meekness. Ich bin gewachsen in der Sanftmut. And humility. Und Demut. And I'm rejoicing in tribulation. Und ich freue mich in Schwierigkeiten. Knowing it says in Romans 5:3. Weil ich weiß, wie es in Römer 5:3 heißt. That it produces patience. Dass es Ausharren bewirkt. It produces this. I have no choice but to trust God. Es bewirkt dieses. Ich habe keine andere Wahl, als Gott zu vertrauen. Really, I don't. Wirklich. And that produces experience. Und das bewirkt Erfahrung. An experience of God. Eine Erfahrung Gottes and mit Gott. This is what David experienced. Und das hat David auch erfahren. You know, I could imagine the day when the lion showed up. Ich kann mir vorstellen, an dem Tag, wo der Löwe auftauchte. David is playing his little guitar. David spielt seine kleine Gitarre. The Lord is my shepherd, I shall not want. And all of a sudden, like this, he hears this noise. Und plötzlich hört er ein Geräusch. And he sees a lion grab one of the sheep and run off. Und er sieht, wie ein Löwe eins der Lämmer nimmt und wegrennt. Wow. Wow. What do I do here? Was mache ich jetzt? And the Holy Spirit comes on him and he goes after it. Und der Heilige Geist kommt auf ihn und er geht dem nach. Wow. Wow. And it says he grabs him by the beard. Und es heißt, dass er ihn am Barthaar ergriff. And he killed it. Und er ihn umgebracht hat. Must have had a rock or something, you know, like Er musste einen Felsen, einen Stein gehabt haben oder irgend sowas. It's one of the things I want to see is when I get to heaven, I want to see the video of like things like Noah's Ark. But I want to see this, you know. Das ist eins der Dinge, die ich im Himmel sehen möchte auf Video. Also die Arche Noah natürlich auch, aber das auch. You go into the video room of heaven, you know, that's just huge, you know. Also wenn man in die Videothek im Himmel kommt, die ist ganz riesig. And then there it is, how David killed Goliath. Und da ist es, wie David Goliath umgebracht and how hat. He killed the lion, und you know? Wie er den Löwen umgebracht hat. I want to see how exactly he grabbed him by the beard and killed him. It's like. Ich möchte sehen, wie er ihn beim Bart genommen hat und ihn getötet hat. But anyway, just to close. Aber zum Abschluss. God set 40 days. Gott hat 40 Tage bereitgestellt. And David waited. Und David hat gewartet. And God sent him in the perfect time. Und Gott hat ihn geschickt zum richtigen Zeitpunkt. David didn't even know he would be part of the solution. David wusste gar nicht, dass er Teil der Lösung sein würde. He was just resting. Er hat sich nur ausgeruht. But when I allow God to work in me. Aber wenn ich zulasse, dass Gott in mir wirkt. We can trust that God knows when I'm ready. Wir können dem vertrauen, dass Gott weiß, wann ich bereit bin. And he's not gonna miss the day. Und er wird den Tag nicht verpassen. Day 67. Tag 67. Lord, Herr, it's like 96 days now. Jetzt sind es so 96 Tage. Did we forget something? Haben wir irgendwas vergessen? I forgot to send David. Ach du liebe Güte, ich habe vergessen, David zu schicken. Why didn't you guys remind me? Warum hat mich keiner erinnert? How many, it's 96 days now? Es sind schon 96 Tage. Well, I thought you knew everything, Lord. Na, ich dachte mir, du weißt alles, Herr. I do know everything, but sometimes I don't want to know everything. Ich weiß schon alles, aber manchmal will ich nicht alles wissen. Do you think that could happen? Denkt ihr, dass das so passieren könnte? Where God forgets? Dass Gott vergisst? The work he's done in our life? Dass er das Werk, was er in unserem Leben gemacht hat, vergisst? It was in the calendar. Es war im Kalender. And the day came. Und der Tag kam. And Jesse says, David, come here. Und Jesse sagt, David, komm her. Go to the battle. Geh zur Schlacht. And take your brothers these provisions. Und bring diese Güter, das Essen deinen David Brüdern. Comes there and he's got, here's the bread and all of a sudden, give me a man! David kommt dahin, bringt die Brote und plötzlich, gib mir einen Mann. And this time it fell on the ears of the wrong person for Goliath. Und diesmal traf es auf die Ohren der falschen Person in Bezug auf Goliath. One of these days. Und irgendwann. I mean, when Mary Murphy came, right? Zum Beispiel, als Mary Murphy she kam. Heard the voice of God, sie right? hörte die Stimme Gottes. Austria. Österreich. And she came. Und sie kam. And that's how it is. So ist es. God prepares. Gott bereitet and vor. We hear words. Wir hören Worte. And they may not be fulfilled in that moment. Und sie mögen sich vielleicht nicht in jenem Moment erfüllen. A lot of things in my heart. Es gibt viele Dinge in meinem Herzen. That I see come to pass 10, 15, 20 years later. die ich erst 10, 15 Jahre später in Erfüllung kommen sehe. So let patience have its perfect work. Lass Geduld ihr vollkommenes Werk tun. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, you have a perfect plan for us. Vater im Himmel, du hast einen vollkommenen Plan für uns. But in Hebrews 12:15. Aber in Hebräer 12:15. Beware. Seid wachsam. Lest a root of bitterness. Dass keine Wurzel der Bitterkeit spring up and defile many. In eurem Herzen aufgeht und viele verunreinigt. Lord, we want to be patient. Herr, wir wollen geduldig sein. We want to trust you. Wir wollen dir vertrauen. That as we live a life of preparation, dass während wir ein Leben der Vorbereitung we leben, won't miss your plan, dass wir deinen Plan nicht verfehlen. Because your providence will reveal it. Und wir werden das auch nicht, weil deine Vorsehung ihn entfalten wird. We don't have to lose a moment. Und wir brauchen keinen Moment zu verlieren. Wir können uns ausruhen und dir vertrauen. Und lass die Geduld ihr perfektes Werk haben, damit wir vollkommen sein mögen für deinen Plan. Danke heute Abend, Herr, dass du wirklich die Kontrolle in unserem Leben hast. Dass du die Haare auf unserem Kopf gezählt hast. Dass du alles zum Guten wirkst. Dass alle Dinge bloß da liegen vor dir. Dass du das Ende von Anfang an kennst. Du bist das Alpha und das Omega. And if we walk through the valley of the shadow of death, und wenn wir auch durch das Tal der Todesschatten gehen, we will fear no evil. Werden wir kein Unglück fürchten, for you are with us. Denn du bist bei uns. Your rod and your staff, they comfort us. Dein Stecken und Stab trösten uns. Thank you, Lord. Danke, Herr. We want to be like David. Wir wollen wie David sein. We want to be like you. Wir wollen wie du sein. We want to serve your purpose. Wir wollen deiner Bestimmung dienen. To do all your will. Dass wir deinen ganzen Willen tun. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. And amen. Und Amen.